Alle Jahre wieder hoffen die Deutschen auf weiße Weihnachten, weiß unsere Lieblingsrussin. Aber wer am 24. Dezember nicht auf die Zugspitze klettert, hat kaum Chancen auf echten Schnee. Möchten Sie mitlesen? Den Text finden Sie in Ihrem Begleitheft. Es ist jedes Jahr das Gleiche. Kaum steht Weihnachten vor der Tür, fangen die Deutschen an, vom Schnee zu träumen. Ob es denn dieses Jahr weiße Weihnachten gibt, fragen sie sich. Das wäre doch so schön. Das Lustige ist, es gibt nur einen einzigen Ort in Deutschland, an dem zuverlässig jedes Jahr weiße Weihnacht gefeiert werden kann. Die Zugspitze, Deutschlands höchster Berg, an der Grenze zwischen Bayern und Österreich. Wenn aber alle Weihnachtsromantiker plötzlich auf die Zugspitze klettern würden, dann wäre der Schnee unter dem Druck ihrer Füße noch vor Jesus Geburtstag geschmolzen und die Misere würde von Neuem losgehen. Seit ich in Deutschland lebe, und das sind inzwischen 25 Jahre, gab es kein einziges Mal Schnee an Weihnachten. Zumindest nicht da, wo ich gelebt habe. Auf meiner Wohnorteliste stehen Mainz, Frankfurt, Berlin und Hamburg. Also sind der Norden, der Osten und die Mitte Deutschlands dabei. In diesen Städten sieht das typische Weihnachtswetter so aus: grauer Himmel und Nieselregen. In Berlin kommt noch eisiger Wind dazu. Aber auch bei 18 Grad plus habe ich in der Hauptstadt schon Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt getrunken. Und an einem 25. Dezember konnte ich bei warmem Wetter sehen, wie Leute am See grillten. Daran ist ganz sicher der Klimawandel schuld. Ich vermute sogar, dass weiße Weihnachten in Deutschland als erstes dem Klimawandel zum Opfer gefallen sind. Ich habe nämlich gelesen, dass seit 1950 nur im Jahr 1964 am 26. Dezember überall in Deutschland Schnee lag. Und das ist 2 Tage nach dem Weihnachtsfest. Dabei interessierte der Klimawandel damals die wenigsten. Als es dann im Dezember 2010 im ganzen Land noch einmal sehr, sehr kalt wurde, konnten sich die Leute gar nicht mehr freuen. So viel Angst bekamen sie. Alle diskutierten über den Klimawandel. Und die Kälte wurde zum Extremwetterereignis erklärt. Trotzdem singen deutsche Kinder in der Weihnachtszeit: leise rieselt der Schnee und Schneeflöckchen, Weißröckchen. Obwohl bei Jesus Geburt in Palästina höchstwahrscheinlich kein Schnee lag. Passender wäre es, von grünen Weihnachten zu singen. Dafür hätten die deutschen Kinder auch Greta Thunbergs Segen. Grüne Weihnacht überall, zum Beispiel, oder grüner die Glocken nie klingen. Den Weihnachtsbaum können die Kinder dann mit Gänseblümchen aus dem Garten dekorieren. Und der Weihnachtsmann kommt dann nicht mehr mit dem Schlitten, sondern mit dem Elektroauto, das er überall in Deutschland aufladen kann. Naja, zumindest irgendwann. Solange aber dafür die Infrastruktur noch fehlt, empfehle ich den Deutschen, nach Sibirien zu fahren. Dort ist es nicht so eng wie auf der Zugspitze. Der Schnee ist garantiert und es gibt wirklich viele Tannenbäume. Oft kann man sich tatsächlich nur mit Schlitten vorwärts bewegen. Aber vielleicht schneit es ja doch dieses Jahr in Deutschland an Weihnachten. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.